ich bin euch geboren, vor über 2000 Jahren. Hab euch die Zukunft geschoren, die Karre in den Dreck gefahren. In nur 2000 Jahren. Ich trug nie euer Kreuz, ich trug nie euren Schmerz. Ich bin nur ein Therapeut und es treibt mich niederwärts. Überall wuchert Schmerz. Mein Vater ist alt, älter als eure Welt. Er ist ohne Gestalt, mein Gott ist kein Held. Er hat mir Fallen gestellt. Ich bin müde, der zu sein, an den ihr Wangen durchkrallt. Dennoch, ich will nur heim, suche nach der Gestalt, nach der Allgewalt. Ich gehe mein Weg, ich schaue euch an. Es ist kein Sakrileg, rette sich wer kann. Ich bin nicht euer Superman. Ich bin dann mal weg, war praktisch nie da. Bin im Unterdeck, irgendwo bei Papa. Wir waren faktisch nie da. Und wenn wer nach uns fragt,